Patrick an SpongeBob, Patrick an SpongeBob, kannst du mich hören? Over. SpongeBob an Patrick, ich höre dich, over. Patrick an SpongeBob, mir gefällt dieses over. SpongeBob an Patrick, mir auch. We'll be right back. Thank you. Von den einen gehasst, zelebrieren sich die anderen dazu auf der Tanzfläche. Das ist ja ein wesentliches Kennzeichen von Disco. Ein Sound, der nämlich auch bei Abstrahlung in großen Räumen mit großen Lautstärken absolut transparent wird.

bestrafen. Schluss damit, lass das! Ich hasse dich! Shut the fuck up for 10 seconds. Du fängst an zu schrumpeln. Und deine beiden kleinen Bällchen with your gun. With your gun. Suck my cock. einfach keine Menschen mehr sehen kann. Sie machen mich krank. King of Pain. Oh, drag. If you don't want to die, this DJ, he gets down. Get the fuck on the ground, asshole! Oh, Enemy. We'll be right back. Well, what kind of plug is it? A spark plug you're talking about? Butt plugs. Oh, hold on. Hello? What are you looking for? Butt plug. Huh? Butt plug. Butt plug. Thank you. curtain is blown, and I want you to know that these are the boys. Pump it.